Kapitel 2 Konjugation Präsens Übung 1 Beispiel Er wohnt in Hamburg. Und Sie? Ich wohne auch in Hamburg. Ich wohne auch in Hamburg. Ich wohne auch in Hamburg. Und jetzt Sie. Er wohnt in Hamburg. Und Sie? Ich wohne auch in Hamburg. Sie kommen aus Kanada. Und Sie? Ich komme auch aus Kanada. Wir verstehen Deutsch. Und Sie? Ich verstehe auch Deutsch. Sie arbeitet viel. Und Sie? Ich arbeite auch viel. Wir tanzen gerne. Und Sie? Ich tanze auch gerne. Sie trinkt viel Kaffee. Und Sie? Ich trinke auch viel Kaffee. Er lernt gerne Deutsch. Und Sie? Ich lerne auch gerne Deutsch. Sie schreiben gerne. Und Sie? Ich schreibe auch gerne.